Kundgabe 3382. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.12.1944. Gottes Liebe, Leid oder Freude, Gebetserhörung. Ihr Menschen fasset es nicht, mit welch inniger Liebe ich euch umsorge, ansonsten ihr nicht ängstlich und bangend in die Zukunft schauen würdet. Ihr seid in meiner Obhut zu jeder Stunde. Ich lasse euch nicht allein. Und so ihr euch allein und verlassen wähnet, öffnet ihr euch nur nicht dem Kraftstrom, der von mir unaufhörlich auf euch überfließt. Und dann müsstet ihr ringen darum, dass ihr mich zu fühlen vermögt. Ihr müsstet euer Herz mir zuwenden und mich darin aufnehmen wollen. Ihr müsstet Kindern gleich in meine Arme flüchten, mit allen euren Sorgen und Nöten und mich bitten, dass ich sie euch abnehme oder euch tragen helfe. Und meine Liebe wird dazu immer bereit sein. Aus meiner Liebe seid ihr hervorgegangen, und diese Liebe kann sich ewig nicht verringern. Und würdet ihr die Größe meiner Liebe fassen können, dann würdet ihr völlig sorglos durch euer Erdenleben gehen, weil ihr euch in meiner Liebe geborgen wüsstet. Denn die rechte Liebe, die mit Macht und Kraft gepaart ist, kann alles und will alles, was gut ist, und dem zum Segen, dem sie gilt. Meine Liebe aber gilt allen meinen Geschöpfen, und darum will ich nur das, was diesen Geschöpfen zum Segen gereicht. Ich will sie für ewig glückselig machen, und ich will, dass sie meine Liebe zu spüren vermögen, weil dies Seligkeit für sie bedeutet. Und so ihr Menschen daran glaubt, dass ich selbst die Liebe bin und nicht anders als gut an euch handeln kann und will, dürfet ihr jede Sorge fallen lassen, denn irdisch und geistig betreue ich euch, und desto erfolgreicher, je mehr ihr mich an euch wirksam werden lasset und je weniger Widerstand ihr mir entgegensetzet. Und so eure Seele banget, dann hält die Welt sie noch gefangen. Und davon muss sie sich lösen. Sie muss mir alles anvertrauen und überlassen, wie ich ihr irdisches Leben lenke. Sie muss bereit sein zu opfern, wenn ich ein Opfer von ihr verlange. Denn dann ist es nur zum Besten für ihr geistiges Wohl. Und ich weiß es wahrlich, was die Seele benötigt. Ich weiß es, wann sie in Gefahr ist, und ich weiß das rechte Mittel, sie zu bewahren vor der Gefahr. Und doch bin ich bereit, euch auch eure irdischen Wünsche zu gewähren, so ihr mich in aller Innigkeit darum bittet und so ihr gläubig auf die Erfüllung eurer Bitten harrt. Denn meine Liebe lässet euch nicht darben, sie gibt und erfüllt stets, solange ihr in mir euren Vater seht und mit kindlicher Liebe zu mir kommet, so wie ihr an meine Liebe glaubet. Denn die Liebe versagt sich nicht, sondern sie ist immer gebebereit. Und was ihr als Leid zuweilen ansehet, das ist oft nur die Brücke zur Freude, doch zu einer Freude, die Bestand hat und ewig nicht mehr zerstört werden kann. Um ein großes Ziel zu erreichen, müsstet ihr oft über beschwerliche Wege gehen, und ihr dürfet nicht mutlos werden, denn das Ziel ist begehrenswert, und es wiegt alle Enttäuschungen und Beschwernisse zuvor auf. Wer aber kraftlos ermattet am Wege, der erreichet das Ziel nicht. Und ihm will ich Mut zusprechen und ihm Kraft zuführen, weil meine Liebe ihm die Hilfe nicht versagen kann. Doch glauben müsstet ihr an meine Liebe, wenn es euch auch unmöglich ist, sie in ihrer ganzen Fülle zu erfassen. Glaubet daran und bemüht euch, mir gleich zur Liebe zu werden. Teilet auch ihr aus, was ihr besitzet, und gebet mir dadurch das Recht, in und durch euch zu wirken, und ihr werdet gekräftigt sein auf eurem Lebensweg. Ihr werdet alle Klippen überwinden und alles aus meiner Hand dankbar und ergeben entgegennehmen. Leid und Freude. denn beides ist von mir gesandt, euch zu fördern in eurer seelischen Entwicklung. So ihr immer in Verbindung bleibt mit mir, so euer Herz stets mir entgegendrängt und ihr mir euren Kummer anvertraut, werde ich euch trösten und stärken und euer Leid von euch nehmen. Denn meine Liebe lässet euch nicht in der Not, die ihr mein sein wollet, die ihr mir angehören wollet, bis in alle Ewigkeit. Amen.